Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Also, ich muss zugeben, dass ich auf keinen Fall ein Wintertyp bin. Kälte mag ich gar nicht. Skilaufen schon gar nicht. Ich mag aber auch keine allzu hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Sommer, obwohl ich sehr gerne schwimme. Ich finde, am besten passt mir der Frühling. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Vor allem wandern, weil es weder kalt noch zu warm ist. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Also, ich muss zugeben, dass ich auf keinen Fall ein Wintertyp bin. Kälte mag ich gar nicht. Skilaufen schon gar nicht. Ich mag aber auch keine allzu hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Sommer, obwohl ich sehr gerne schwimme. Ich finde, am besten passt mir der Frühling. Da kann man so viele verschiedene Sachen machen. Vor allem wandern, weil es weder kalt noch zu warm ist.